mit groß geht gut Stellungen variieren. Wo die Kleinen nur fantasieren, kann groß mit Frau halt ausprobieren. Oh ja, er ist so dermaßen groß, ich fühl mich wohl, kaum mir die Eier, Baby, setz dich auf meinen Schoß. Mini Peak am Heule, guck meine Donnerkeule, ich mach Huck, bevor ich Samenbomben scheue. Die Vorstellungskraft ist gigantisch, Sputtern schreckern schon fast krank. Ich glaub, ich hab den Größten, der Größten, der Größten, der Größten. Mein Penis ist mein Fetisch, mein Spritzen werd ich poetisch. Er steht und steht, Jenny, stetig, die Ursache ist genetisch. Zu kurz ist Sturz, aber zu lang bringt ähnlich Leitem. Seit Ewigkeiten existiert der Penis Neitem. Zu kurz ist Sturz, aber zu lang bringt ähnlich Leitem. Seit Ewigkeiten existiert der Penis Neitem. Engelchen. Es gibt solche und solche Damen mit unterschiedlichen Vorlieben bei Bananen. Du musst nur wissen, was sie wollen. Nur einige wollen halt auch nen Penisvollhemd. Das macht nix, dann suchst du halt ne andere. Aber deshalb zu verzweifeln wär doch eine Schande. Sie zu befriedigen bist du imstande. Selbst legst du unterm Durchschnitt von unserem Lande. Auch wenn dein Ding kleiner ist, die Technik zählt und wie sehr dabei du bist. Den Moment voll auskosten und verschmelzen, intensiv hineinversetzen, dann geht's wie von selbst. Das Ziel vor Augen, den Orgasmus, Klitoris stimulieren, irgendwann schaffst du's. Die ist nicht irgendwo im Bauch versteckt, sondern vorne am Eingang, da reicht doch kleines Besteck.